Triggerwarnung. Achtung! Das folgende Hörspiel beinhaltet Suizid, Mord und sexualisierte Gewalt. Wenn euch das zu sehr belastet, hört bitte nicht weiter. Sollte euch das Gehörte dennoch belasten, findet ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr kostenlose und anonyme Hilfe. Audible Studios präsentiert ein Audible Original Pretty Dead Girl von Nathalie Thielke. We've been down this road before. We check for monsters by the Gibt's schon was Neues wegen Cosma? Hey, Shirin. Luke wollte gerade erzählen, was gestern los war. Cosmas Mutter hat die Polizei eingeschaltet, oder? Ja, Polizei halt. Polizei halt? Würden meine Eltern auch, wenn ich nicht nach Hause kommen würde? Als ob die dich vermissen würden. Haha. Luke, jetzt erzähl, was ging mit dem Bullen? Ich hab nach Cosma gesucht. Okay. Boah, Junge, jetzt lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Wir waren bei Cosma zu Hause und ihre Mutter war voll fertig, weil sie nicht nach Hause gekommen sind. Ja, die hat mit der Polizei geredet. Aber Nico und ich haben uns dann irgendwie gefetzt. Was? Ihr habt euch gestritten? Warum? Ja, weil so halt. Er ist abgehauen und ich dann auch. Laber nicht, ihr habt doch voll die Bromance. Ihr streitet nie. Was war? Kompliziert. Luke. Boah, Evi. Okay. Cosma und ich haben telefoniert. Wann? Ja, in der Nacht, bevor sie verschwunden ist. Und sie hat geweint irgendwie. Das erzählst du jetzt? Alter, wozu haben wir denn gestern die ganze Stadt nach ihr abgesucht? Ja, ich habe keinen Plan, wo sie steckt. Wieso ruft Cosma dich an und nicht Nico? Tja, jetzt wisst ihr, warum wir uns gefetzt haben. Im Ernst, Alter? Kein Wunder. Was hat sie denn gesagt? Nur, dass... Ja? Weiß ich nicht. Wie, du weißt nicht? Sie war voll lost irgendwie. Wir bitten alle Schülerinnen und Schüler, sich augenblicklich in der Aula zu versammeln. Ich wiederhole, alle Schülerinnen und Schüler finden sich bitte augenblicklich in der Aula. Oh Mann, was ist denn jetzt schon wieder? Vor der ersten Stunde. Was soll das denn? Wo ist Nico? Kein Plan, war nicht im Bus. Was will die Polizei hier? Die sehen alle so ernst aus. Guck mal bei den Lehrern. Heult die Gutowski? Glaub schon. Guten Morgen, liebe Schülerinnen und Schüler. Werte Kolleginnen und Kollegen, als Ihre Direktorin habe ich heute leider die schwere Aufgabe, Ihnen eine sehr traurige Nachricht zu überbringen. Unsere Schülerin Cosma Pasadakis ist verstorben. Was hat die gerade gesagt? Was? Cosma? Cosma ist... Für alle Schüler steht in den nächsten Tagen eine psychologische Beratung zur Verfügung, die jeder, der sich danach fühlt, in Anspruch nehmen kann. An dieser Stelle würde ich gerne an die Polizei übergehen. Danke, Frau Seidel. Guten Morgen. Mein Name ist Alexander Michalik. Ich bin Kriminalhauptkommissar. An der Tür sehen Sie meine Kollegin, Kriminaloberkommissarin Franziska Blum. Erstmal möchten wir Ihnen allen unser Beileid aussprechen. Wir konnten die Umstände des Todes von Cosma Pasadakis noch nicht gänzlich aufklären. Daher bitten wir um Ihre Mithilfe. Wir bitten also jeden, der etwas Auffälliges bemerkt hat, sich bei uns zu melden. Frau Seidel? Danke, Herr Michalik. Unsere Gedanken sind bei allen Freunden, aber vor allem natürlich bei der Familie von Cosma. Ich würde vorschlagen, ihr für den Moment mit einer Schweigeminute zu gedenken. Fuck. Das ist nicht wahr, oder? Ich kann nicht glauben, dass das... Das muss ein Missverständnis sein. Was ist passiert? Keine Ahnung. Nico weiß bestimmt mehr. Ja, aber er ist nicht hier. Ja, seine Mom wird ihn abgeschirmt haben. Er muss voll fertig sein. Mann, Eva, geht's hier um Nico oder was? Cosma ist tot, könnt ihr euch das vorstellen? Nein. Das kann ich nicht. Was glaubt ihr, was passiert ist? Keine Ahnung, Unfall oder... Das ist so unbelievable. Oh, guck dir an, wie die Alte sich aufspielt. Ich hasse die Bitch. Heuchlerin. Das ist schrecklich. Sie war so eine gute Freundin. Ich muss unbedingt zu diesem psychologischen Hilfedienst. Boah, Mia, tu nicht so scheinheilig. Als ob ihr was miteinander zu tun gehabt hättet. Du kanntest Cosma gar nicht. Sie saß in Bio neben mir? Ja, und? Ich war... Wie kann man so kalt sein? Wie kann man so abgefuckt sein? Ey, Leute, lass gehen. Ich setze mich jetzt garantiert nicht in die Klasse und ziehe mir den Scheiß hier rein. Nee, Mann, ich auch nicht. Und wohin? Ja, Hauptsache weg. Lass erstmal zu meiner Karre. Okay, let's go. Okay. Gestern, als Nico und ich Cosma gesucht haben, da waren wir bei ihr zu Hause, als die Polizei da war. Und? Ja. Und Cosmas Mutter hat denen was gezeigt, was sie in ihrem Zimmer gefunden hat. Einen Drohbrief. What? Hä, was denn für ein Drohbrief? Ja, irgendwas von wegen, wenn du nicht zahlst, bist du dran, alle werden dich hassen. Irgendwie so. Von wem soll der sein? Cosma mögen doch eigentlich alle. Sag mal, spinnst du? Eigentlich, hier ist auch meine Freundin. Wahr. Denkt ihr, der den Drohbrief geschrieben hat, hat Cosma was angetan? Mord? Ernsthaft, Shirin? Wer weiß. Ich habe jedenfalls noch nie einen Drohbrief bekommen. Fahren wir zu Nico. Gucken, wie es ihm geht. Ich glaube, der will jetzt lieber allein sein. Oh Mann, ey, nur weil du Stress mit ihm hast. Ja, würdest du das wollen, dass wir jetzt alle vor der Tür stehen? Aber Nico ist ganz allein. Seine Mom hat halt bestimmt den ganzen Tag in der Schule zu tun. Er hat auch noch einen Vater. Der sich einen Scheiß um ihn kümmert. Ich fahre jetzt zu ihm. Komm mit oder lass das. Okay. Ja, gut. Okay, los geht's. Sieht aus, als wäre keiner zu Hause. Ich sehe mal Nikos Fenster nach, ob er da ist. Warte, wir kommen mit. Erkennst du was durch die Vorhänge? Mm-mm. Alles dunkel. Nico? Nico, wir sind's. Nico! Was wollt ihr? Wir haben gehört, was mit Cosma... Lass uns rein, bitte. Hau ab, Luke! Mann, Nico! Als mich Cosma angerufen hat, da konnte ich doch nicht wissen, dass... Dass es vielleicht ihr letzter Anruf ist? Nico, es tut mir so... Kann ich reinkommen? Du ja, Eva. Nico. Von mir aus. Ich komm zur Tür. Ich kann auch durchs Fenster reinklettern. Wie früher. Ey, Nico, lass uns doch... Aber ihr bleibt draußen. Hi. Hey, Eva. Nico, es ist so schrecklich. Es tut mir so leid. Halt die Klappe, Shirin! Ich kann... Du hast doch keine Ahnung. Ich hab Cosma gefunden, okay? Ich hab sie gesehen, ihre Leiche. Fuck. Was? Das kann doch gar nicht... Wo? Wann? Heute Nacht. Was ist hier los? Ich kann Ihnen zurzeit noch nichts sagen. Bleiben Sie bitte hinter der Absperrung. Ich muss hier durch. Nein, das... Da hinten, das ist das Fahrrad von meiner Freundin. Hey! Lass mich! Hey, Junge! Hey. Warte! Geh da nicht hin! Haltet den jungen Mann auf! Ja, den da! Los! Ich bin zu dem Fahrrad gerannt. Es war total verbeult. Erst dachte ich, ein Unfall vielleicht, aber da stand kein Rettungswagen. Ich bin die Böschung runter und da lag sie. Cosmo, nein. Ihr Make-up war nein. Voll verschmiert. Cosmo, bitte nicht. Die Augen komplett verdreht in ihre Klamotten. Nein. Klitschnass. Cosmo! Sie hat die ganze Zeit da gelegen. Alleine. Im Regen. Da war Blut. In ihren Haaren. Auf ihrer Stirn. Cosmo. Überall. Cosmo, nein. Cosmo, nein, bitte. Bitte nicht. Bitte nicht. Und sofort den Jungen da weg. Und dann musste ich bis heute früh mit den Bullen reden. Die hatten 1000 Fragen. Cosmo ist Sonntag verschwunden und hat bis zum nächsten Tag in diesem Graben gelegen, verdammt. Als wir sie gestern gesucht haben, da war sie längst. Lass mich einfach in Ruhe, okay? Uns will er nicht sehen, aber Eva geht klar, oder wie? Oh, ist doch egal, Shirin. Hauptsache jemand ist bei ihm. Fuck, Nico war noch nie so auf mich. Hey, wenn er gestern echt ihre Leiche gefunden hat. Fuck, ey, wie krass, ey. Nach Hause oder zurück in die Schule? Vielleicht zu dieser psychologischen Beratung? Als ob. Oder willst du? Na, meinen psychologischen Beistand hole ich mir gleich am Bahnhof. Für dich ist Kiffen wohl immer die Lösung. Hast du eine bessere Idee? Ich will mich jetzt einfach noch wegballern und alles vergessen. Fragst du dich nicht, was passiert ist? Wieso hat sie dich angerufen? Was hat dieser Drohbrief zu bedeuten? Das würde ich auch gern wissen, aber wie willst du das anstellen? Zu den Bullen gehen und fragen, oder was? Nein, aber Mann, vielleicht weiß Cosmas Mutter mehr. Außerdem wäre es vielleicht ganz gut, bei ihr vorbeizusehen. Die Arme ist doch jetzt ganz alleine. Kommst du mit? Nee, aber ich fahr dich. Hallo. Es tut mir so leid. Es ist... Ich bin... Ich komm rein. Ist jemand hier? Ja, zwei Beamte. Sie durchsuchen gerade Cosmas Zimmer. Wie konnte das passieren? Was genau ist denn... Es hat eine Klingel. Ah, hallo. Hallo. Das ist Shirin, eine Freundin von Cosma. Sie waren eben bei uns an der Schule. Ja, Franziska Blum, Kripo. Frau Pasadakis, nur zur Erklärung. Die Sachen, die ihre Tochter bei sich hatte, verbleiben bis zum Ende der Ermittlungen bei der Polizei. Heißt das Handy, die Kleidung, das Fahrrad und so weiter. Ja, okay, verstehe. Und wir müssen einige Gegenstände aus Cosmas Zimmer mitnehmen. Den Laptop, sämtliche Unterlagen. Oh, okay, ja, machen Sie das. Franziska, schau mal. Das lag unter dem Bett. Aha. Oh. Was ist das? Was ist in dem Karton? Frau Pasadakis, können wir Sie kurz unter vier Augen sprechen? Vielleicht im Wohnzimmer? Ja, natürlich. Können Sie uns erklären, woher das kommt? Nein. Das war unter Ihrem Bett? Aber ich meine, hat das... Also, ich meine, war meine Tochter in Schwierigkeiten? Das versuchen wir herauszufinden. Also, ich verstehe immer noch nicht, was... War es kein Unfall? Sagen Sie mir, was mit meiner Tochter passiert ist. Wie es aussieht, wurde ihre Tochter angefahren, als sie mit dem Fahrrad unterwegs war. Dann ruft man auch die Polizei. Wenn man bei klarem Verstand ist, ja. Möglicherweise hat der Fahrer anschließend die Kontrolle verloren, aus Angst vor den Konsequenzen. Der Sturz mit dem Rad in den Graben war nicht die Todesursache. Nicht. Ihre Tochter wurde mit einem Stein eine schwere Kopfverletzung zugefügt. Was? Weiß aber, wer macht sowas? Wer macht sowas? Wer macht denn sowas? Hört sie. Fahrerflucht kann extreme Ausmaße annehmen. Aber das ist nur eine Theorie. Wir können auch nicht ausschließen, dass der Täter ihre Tochter kannte. Jemand wollte sie töten? Meine Tochter? Vielleicht legen Sie sich kurz hin. Kommen Sie, ich begleite Sie ins Schlafzimmer. Ich kann jetzt nicht schlafen. Sollen wir jemanden bitte? Shirin war der Name? Ja. Und weiter? Shirin Amma. Kommst du morgen bitte im Kommissariat vorbei? Warum? Wir befragen alle Freunde von Cosma. Okay. Geht es um den Drohbrief? Woher weißt du von dem Brief? Luke, ein Kumpel, er war gestern hier. Mit Nico, Cosmas Freund, da haben sie das mitbekommen. Hat Cosma jemals erwähnt, dass ihr bedroht wurde? Nee. Luke, hör mal, ich muss gleich zur Polizei. Ja. Musste denen gestern versprechen, dass ich vorbeikomme. Musst du da auch hin? Nee, bisher nicht. Die haben gesagt, die befragen alle Freunde von Cosma. Und ich dachte, weil, naja, du... ja, Erfahrung mit sowas hast. Mit sowas? Ja. Sowas wie? Ja, Polizei und so halt. Hm. Haben die gesagt, dass du einen Anwalt brauchst? Nee. Wieso? Ja, dann ist alles gut. Okay, dann gehe ich jetzt rein. Aha, okay. Danke, Luke. Ciao. Ciao. Nicht, dass dir noch einer deiner schönen bunten Nägel abbricht. Kann man wieder ankleben. Shirin, zu deiner Information, unser Gespräch wird aufgezeichnet. Okay. Brauche ich einen Anwalt? Das ist nur eine Zeugenbefragung. Also nein. Deine Entscheidung. Ich war noch nie bei der Polizei, deshalb... Mittwoch, 6. November 2019. Befragung von Shirin Amma durch die anwesenden Kommissare Franziska Blum und Alexander Michalik. Shirin, seit wann kennst du Cosma Passadakis? Seit letztem Jahr. Da bin ich von der Real aufs Gymnasium gewechselt. Die Umstellung war bestimmt nicht leicht. Ich habe mich mega angestrengt, damit das klappt. Habe auf der realen Notendurchschnitt von 2,0 gehabt. Jetzt bin ich froh, wenn ich eine 4 schreibe. Das heißt, als du auf die Schule gewechselt bist, kanntest du niemanden dort. Cosma und die anderen waren aber schon seit Jahren eng befreundet, richtig? Mhm. Die kannten sich seit der Einschulung in die 5. Klasse. Ja, schon richtig. Und? Ich gehöre trotzdem dazu. Aber du bist quasi die Neue. Am Anfang vielleicht, aber doch jetzt nicht mehr. Nico hat ausgesagt, Cosma sei deine Eintrittskarte in die Clique gewesen. Das hat er gesagt? Stimmt das denn? Irgendwie schon. Cosma war halt die Erste an der Schule, die überhaupt was von mir wissen wollte. Ja? Guck dir mal das neue an. Ist die an? Gar nicht, ey, voll das Opfer. Was erwartest du, Mia Maus? Weißt du, wo die wohnt? In den Türmen. Feldstraße. Ey, aber ihr Bruder, der ist hot. Echt? Kenn ich den? Ja, Marcel Ammer. Klar kennst du den. Das ist voll die Legende. Nein! Das ist der, der von der Schule geflogen ist, weil er was mit der Lehrerin hatte. Ja, angeblich sogar mit zwei gleichzeitig. Und war der nicht im Knast, weil der eine Tanke überfallen hat? Nichts davon stimmt. Echt, Leute, informiert euch mal besser. Was mischst du dich ein? Ey, ich lauf nur einen Meter vor euch und ich bin nicht taub. Also labert keine Scheiße über meinen Bruder. Sonst was. Komm mal runter, Mia. Sieh an. Unsere Cosma hat neuerdings auch eine Meinung. Ey, gib nichts auf die. Komm, wir geben mal Gas. Lauft ruhig weg. Ihr seid ja nur neidisch. Worauf, Mia? Worauf? Auf deinen fetten Arsch? Hey, ich bin übrigens Cosma. Shirin, hi. Können wir wieder langsamer laufen? Klar, wir können auch gehen. Die Reichheit interessiert es eh nicht. Das gefällt mir. Ey, aber unter uns, dein Shirt sieht echt verboten aus. Schmeiß es mal weg, ich habe ein paar Sachen für dich. Ey, was machst du nach der Schule? Muss arbeiten in der Eishalle. Wie cool, ich liebe Schlittschuhlaufen. Darf ich vorbeikommen? Klar. Nein. Laut Cosmas Mutter hat sie dir regelmäßig Sachen ausgeliehen, die du aber nie zurückgegeben hast. Cosma war super großzügig. Sie hat mir öfter was geschenkt. Klamotten, Schuhe. Mhm. Wenn wir Party gemacht haben, hat sie bezahlt. Sowas halt. Du hast also von eurer Freundschaft profitiert? Ich war nicht deshalb mit ihr befreundet. Aha. Ich kann mir sowas nicht leisten. Cosma schon. Mhm. Und wie hat sie das alles bezahlt? Ihre Mutter hat ja das Restaurant, da hat sie regelmäßig ausgeholfen. Mhm. Obwohl ich mich schon gewundert habe, wie viel Trinkgeld sie bekommt. Guck mal, mein neues Handy. Aha. Ist dein altes kaputt? Nee, es gefällt mir einfach nicht mehr. Wenn du das verkaufst, kriegst du da bestimmt noch 300 Tacken für. Hier, schenke ich dir. Das geht nicht. Warum denn nicht? Hier. Aber das werde ich dir nie zurückzahlen können. Hast nicht zugehört, es ist geschenkt. Wird deine Mutter deswegen nicht sauer? Was hat denn die damit zu tun? Wie bezahlst du das alles? Mit Geld. Ach was. Ich arbeite. Hier, jetzt mach dir mal keinen Kopf, nimm. Zahlt deine Mutter so gut? Kann die mich auch einstellen? Mann, von ihr kommt es nicht. Das meiste ist Trinkgeld. Zu glückliche. In der Eishalle sehe ich so gut wie nie Trinkgeld. Ja, also dann nimm jetzt. Okay, danke. Du bist die Beste. Warte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon zurückgesetzt habe. Gib mal noch mal kurz. Kein Thema, mach ich. Ich schwöre, da sind vielleicht noch meine ganzen Sachen drauf. Safe, mach ich. Vertraust du mir nicht, oder was? Doch, klar. Danke. Du erinnerst dich an den Schuhkarton, den wir gestern unter Cosmas Bett gefunden haben? Ja. Kannst du dir vorstellen, was da drin war? Schuhe? Geld. 25.000 Euro. What? Ist nicht wahr. Wie kommt eine 17-jährige Schülerin an so viel Bargeld? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Echt nicht. Aber es stimmt schon. Cosma war immer flüssig irgendwie. Mhm. Und das fand niemand auffällig? Eva hatte zu dem Thema eine total bescheuerte Theorie. Aber Eva halt, die erfindet gerne irgendwelche Storys. Mhm. Zum Beispiel? Ich weiß noch, das war im Freibad diesen Sommer. Nimm das! Nico, nein, Mann, nicht meine Haare! Ey, Schatz, ey, das sieht voll hart aus. Wet Look. Ich geb dir gleich Wet Look. Ah, ja. Nico! Ja! Schön. Danke fürs Eincremen. Kein Ding. Du kannst das übrigens voll gut. Solltest du Masseurin werden oder sowas? Ach, nee, da müsste ich ja jeden anfassen, auch die Fiesen. Ja, die dicken, verschwitzten, perversen, haarigen. Walu! Nee! Hey, ihr zwei. Hi, Evi. Dreht unser Traumfall an Softporn im Wasser, oder was wird das? Ja, du würdest auch gern mit Nico rumplatschen, was? Maul. Oh, ich Idiot. Handtuch vergessen. Hier, komm mit auf meins. Den Lappen? Nee. Shirin, rück mal. Klar, komm zu mir. Nice. Dein Bikini. Danke. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Hat Cosma mir geschenkt. Ah, war klar. Bist du neidisch oder was? Nope. Aber ist euch nie aufgefallen, wie Cosma mit Geld um sich schmeißt? Sag's ausgerechnet du. Was soll denn das heißen? Na, wer hat denn hier eine Kreditkarte ohne Limit? Du. Unser Architektentöchterchen. Prinzessin Eva von und zu Wittenberg. Ey, ich habe kein dickes Konto. Meine Eltern haben Kohle. Es macht einen großen Unterschied. Ach ja? Aber Cosmas Mom hat einen Imbiss. Der wirft nicht viel ab. Imbiss? Das ist ein richtiges Restaurant und Cosma bekommt da mega viel Trinkgeld. Ja, Trinkgeld, ja klar. Ja. Cosma trägt nur Designerteile. Habt ihr euch nie gefragt, wie das geht? Schön, aber. Lieber Geschenke annehmen und nicht weiter nachdenken, ne? Ich glaube, sie hat einen Sugar Daddy oder sowas. Never. Eva! Kann doch sein. Irgend so ein notgeiler, reicher Sack, der ihr Geld gibt, damit sie... Du denkst, sie ist eine Note? Hast du sie noch alle? Nein, es muss gar kein Sex sein. Hey, genau. Sie liest dem Kerl einfach eine gute Nachtgeschichte vor. Hm? Ich sag ja nur, wäre eine Erklärung. Du spinnst. Boah, mir ist so kalt, ey. Hey, was geht? Hey. Wer spinnt? Ach, gar nichts, Nico. Wir machen nur Spaß. Ist das so, Eva? Nur Spaß, hm? Ja. Dann sag Nico und Cosma doch, was du denkst. Hör auf, Shirin. Was ist denn? Wie gesagt, gar nichts. Natürlich habe ich Cosma später trotzdem alles erzählt. Und wie hat sie reagiert? Sie hat drüber gelacht. Eva war schon immer eifersüchtig auf sie und hat ständig irgendwelchen Scheiß über sie verbreitet. Mhm. Ich dachte, die zwei waren Freundinnen. Glauben Sie, Ihre Freundin lässt dann nicht über sie, wenn sie nicht dabei sind? Eva hatte also ein Problem mit Cosma? Eigentlich nicht. Es war wegen Nico. Sie musste sich jeden Tag reinziehen, wie er und Cosma rummachen. Dabei steht sie voll auf ihn. Aber Eva hatte keine Chance bei Nico. Mm-mm. Er war ja mit Cosma zusammen, richtig? Ja. Und jetzt tröstet sie ihn natürlich. Direkt gestern. Unfassbar. Mhm. Ich bin abends nochmal zu Nico, weil ich sehen wollte, wie es ihm geht. Und? Und Eva war noch da. Hallo, Frau Seidel. Guten Tag, Shirin. Du willst zu Nico? Ja. Wie geht's ihm? Den Umständen entsprechend. Und dir? Du warst doch gut mit Cosma befreundet, nicht wahr? Ja, ich weiß auch nicht. Fühlt sich komisch an. Sag Bescheid, wenn ich was für dich tun kann, ja? Mhm. Als Direktorin fühle ich mich für euch alle verantwortlich. Mhm. Du kannst jederzeit zu mir kommen. Gut? Okay, danke. Nico ist in seinem Zimmer. Eva ist auch da. Alles klar, danke. Hey, Shirin. Was geht denn hier ab? Gar nichts. Hey, sorry, dass ich heute Morgen so abgefuckt war. Luke hat bei mir echt verkackt, aber da kannst du ja nichts für, Shirin. Schon okay, ich bin dir nicht böse. Wie geht's dir? Beschissen. Entschuldigt bitte. Nico, dein Vater ist am Telefon. Er will wissen, ob du am Wochenende kommst oder nicht. Willst du mit ihm sprechen? Oder du musst nicht, ich meine... Schon gut, Mom. Gib her. Bin gleich wieder da. Hey, Paps. Ich dachte, das wäre klar. Was soll das? Was soll was? Ich tröste Nico. Ach so, sie trösten bei dir aus. Oh, hast du ein Problem damit? Wir erfahren, dass Cosma gestorben ist und eine Millisekunde später liegst du mit ihrem Freund im Bett. Ja, ja, damit habe ich ein Problem. Auf dem Bett. Wir haben nichts gemacht. Ich habe ihn nur in den Arm genommen. Aha. Ja? Oh, ich bitte dich, du machst dich lächerlich, Shirin. Auf so eine Chance hast du doch nur gewartet. Oh, boah. Ah, geht's Wie noch? Kannst du sowas sagen? Was? Was geht denn hier ab? Eva hat mir eine verpasst. Ja, verdient. Warum? Der Klatscher hast du gefragt, Shirin. Nico, bitte, checkst du nicht, was hier abgeht? Cosma ist weg und Eva schmeißt sich direkt an dich ran. Boah, du laberst so einen Müll. Vielleicht gehst du besser. Aber... Oder am besten ihr beide. Was? Ja. Nico hat uns vor die Tür gesetzt. Oh. Und Eva war voll sauer auf mich. Ich hab's aber auch nicht eingesehen, mich zu entschuldigen. Dermaßen daneben, was die abzieht. Shirin. Shirin, es gibt etwas, worüber wir mit dir reden wollen. Ja. Das Video. Welches Video? Das von dir und deinem Mitschüler Anton Schneider. Das vor einigen Wochen an der Schule rumging. Uns ist bewusst, dass es dir vermutlich schwerfällt, darüber zu sprechen. Mhm. Wenn du willst, kann mein Kollege rausgehen und wir besprechen das alleine. Ja. Nur wir Frauen. Nicht nötig. Aber was hat das mit Cosmas Tod zu tun? Möglicherweise gibt es einen Zusammenhang. Haben Sie Anton auch dazu befragt? Das werden wir. Oh Gott. Kannst du uns erklären, wie es zu diesen Aufnahmen kam? Wenn ich mitbekommen hätte, dass mich jemand dabei filmt, hätte ich es bestimmt nicht getan. Happy Birthday, lieber Anton! Happy Birthday to you! Kaspar, Schatzi, da bist du ja. Ich such dich die ganze Zeit. Hey, ich habe uns was zu trinken besorgt. Hier, auf Ex. Was ist das? Frag nicht, trink! Hier, noch einer. Was? Pur? Oh, lass mal mit Cola mischen oder so. Sei mal nicht so eine Memme. Und ey, ich habe gute Nachrichten für dich. Anton fährt voll auf dich ab. Blödsinn. Doch, ich habe eben gehört, wie er Paul erzählt hat, dass er voll auf dich steht. Ich schwöre. Er ist schon nice. Nice? Shirin, Schatz, ganz ehrlich, wenn ich nicht mit Nico zusammen wäre, Anton wäre der Erste, den ich klar machen würde. Und wie soll ich das anstellen, hä? Keine Ahnung, red doch erstmal mit ihm. Und wir haben geredet. Ich fand Anton schon immer nice. Hab ihn in der Schule manchmal angelächelt, aber er hat da nie drauf reagiert. Er meinte... Ist nicht so, dass du mir noch nicht aufgefallen wärst, aber weißt du, ich bin ziemlich schüchtern. Echt? Ja, Tatsache. Es war schön, dass er mich endlich mal beachtet hat. Ich hatte was getrunken, alle waren gut drauf, kein Anlass zur Sorge, dachte ich. Hab mich getäuscht. Oh, Scheiße, Mann! Das Ding ist im Arsch! Scheißegal, ist voll! Wow. Für deine Eltern ist das okay, dass wir die Bude auseinandernehmen? Die haben gesagt, zu meinem 18. soll ich es ordentlich krachen lassen! Und außerdem kommen die erst morgen wieder. Na dann? Ja. Na dann wollen wir uns irgendwo in Ruhe unterhalten? Klar. Er hat mich an die Hand genommen und so sind wir dann an allen vorbei hoch in sein Zimmer. Jeder konnte uns zusammen sehen. Das fühlte sich toll an, als wäre ich seine Freundin. Ey, Anton, wo willst du hin? Bin gleich wieder da. Gib ihr. So, da sind wir. Komm rein. Cooles Zimmer. Voll groß. Und du bist also die mit den Zauberhänden. Wer erzählt denn sowas? Hab ich gehört, dass du die Kumpels von deinem Bruder öfter mal massierst und sowas. Ach das? Ja, aber das ist nur Spaß. Mein Bruder flippt da immer aus. Ja, aber der ist nicht hier. Hast du Lust? Okay. Auf dem Bett am besten, oder? So rum geht das nicht. Du musst dich schon auf den Bauch drehen. Aber so finde ich besser. Na komm. Was hast du vor? Weißt du eigentlich, wie hübsch du bist? Wir haben uns geküsst. Das war wunderschön. Und wir haben immer weitergemacht. Ich habe die Tür nicht gehört. Oh ja, das ist gut, Shirin. Komm, mach weiter. Mach weiter. Ich weiß nicht. Ja. Hast du noch nie? Ist ganz einfach. Doch, hab ich, aber ich stehe nicht so drauf. Oh, bitte. Süße, bitte. Aber du kommst nicht in meinen Mund. Nur damit das klar ist. Ich schluck das Zeug nie wieder. Jetzt mach schon. Jetzt bring es auch zu Ende. Er hat mich nicht gezwungen, aber hätte ich gewusst, dass das einer filmt und er mich nur verarscht, Ich dachte echt, Anton mag mich, sonst hätte ich das nicht gemacht. Aber danach ist er einfach zurück auf die Party und hat so getan, als gäbe es mich nicht. Und ich war voll am Arsch. Am schlimmsten war, als mein Bruder das Video entdeckt hat. Also, wenn ihr den Concealer aufgetragen habt, verblendet ihn mit dem Schwämmchen. Ungefähr so. Und anschließend... Shirine, mach das aus! Ey, anklopfen! Was ist das? Was? Bist du jetzt so billige Schlampe oder was? Geht's noch? Ich guck ein paar Schminktipps. Nicht das! Das! Kam gerade per WhatsApp von meinen Jungs vom Training. Spring es auch zu Ende. Das Teil ist online. Woher haben die das? Scheiße. Ja, scheiße. Jeder kann sich reinziehen, wie meine kleine Schwester irgendeinem Idioten den Schwanz lutscht. Hey, warum schreit ihr so rum? Nichts, Mama. Nichts? Guck dir das an. Nein! Gib schon her. Verdammte Scheiße. Was denn? Chérie, Schluss jetzt. Ja, jetzt guck dir das an. Zeig her. Ja, Mama, guck's dir an. Gib mir das Handy, nein! Shirin, sag mir, dass du das nicht bist. Und am nächsten Tag hat meine Mutter mich direkt zur Direx geschleift. Frau Seidel, da muss was passieren. Mama, bitte. Frau Ammer, ich verstehe gut, dass Sie aufgebracht sind. Aber wie soll ich das verhindern? Jeder Jugendliche hat heutzutage ein Smartphone. Darauf gucken die Kids, was sie wollen. Das ist Elternsache. Elternsache? So gern ich es täte. Ich kann den Schülern die Dinger nicht wegnehmen. Und selbst wenn, das würde auch nichts ändern. Aber Sie müssen was tun. Meine Tochter wird gemobbt. Das Video ist nicht hier an der Schule entstanden. Ja, aber man sieht zwei ihrer Schüler. Was soll ich sagen? So leid es mir tut. Mobbing, das passiert nicht im Klassenraum, sondern in der Pause, in der Freizeit und mittlerweile vor allem im Internet. Wir haben Vertrauenslehrer. An die kann sich Ihre Tochter gerne jederzeit wenden. Das ist alles? Wenn es hier um Ihren Sohn ginge, sähe das bestimmt ganz anders aus. Für Nico würden Sie alle Hebel in Bewegung setzen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Hebel das sein sollten, Frau Ammer. Sie unternehmen also gar nichts. Und dafür zahle ich Sie mit meinen Steuern, Mama. Ja? Damit Sie da sitzen und das ist doch absolut... Frau Ammer, oh. Wie gesagt... Können wir jetzt bitte gehen? Das bringt doch nichts. Echt. Ich habe früher immer gedacht, Leute, die gemobbt werden, stellen sich bloß an, sind überempfindlich und so. Aber das war der Horror. Ich hätte nie gedacht, dass mir sowas mal passiert. Alle haben das Video gesehen und ich habe jeden Tag Dickpics geschickt bekommen und so eine Scheiße. Wurde beleidigt. Das alles. Dieses Video ist nur entstanden, weil Cosma dich auf der Party mit Anton verkuppelt hat. Sie hat uns nicht verkuppelt. Aha. Außerdem, woher hätte sie wissen sollen, dass sowas passiert? Sie war die Einzige, die in der Zeit zu mir gehalten hat, während alle anderen mich behandelt haben wie Dreck. Shirin, vielleicht änderst du gleich deine Meinung. Wir haben nämlich Cosmas Handy ausgelesen und das Video gefunden. Das hatten alle, das heißt nichts. Sie hat es aber nicht geschickt bekommen oder runtergeladen. Das Video wurde mit Cosmas Handy aufgenommen und verschickt. Bullshit. Sie lügen. Warum sollten wir dich anlügen, Shirin? Unsere Ermittlungen haben ergeben... Ach, hier. So, lies das. Das sind Auszüge aus Cosmas WhatsApp-Chat mit Anton. Vom Abend der besagten Party. Hey Anton, voll die geile Idee. Ich füll Shirin ab, du machst sie klar und wir drehen einen kleinen Porno. Aber das bleibt unter uns. Bist du dabei? Und Anton antwortet mit, ja, bin dabei. Und schreibt, dass er das Video haben will. Also hat er es verbreitet? Mit Cosma zusammen. Nein! Was reden Sie da? Sie hat das Video ins Netz gestellt. Was? Cosma war meine beste Freundin. Warum sollte sie mir das antun?